keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse zu haben in einer Ehe. Das ist so ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Zeit. Weil man sieht das in den ganzen westlichen Liebesfilmen und ähnlich beeinflussten Angelegenheiten in der Beziehung, dass sie sagen, ein Ehepartner dürfen voreinander gar keine Geheimnisse haben. Und diese Annahme ist völlig falsch. Und das ist der Grund für viele geschiedene Ehen oder nicht begonnene Ehen. Wie kann man so etwas behaupten? Denkt ihr wirklich, wenn man immer und alles dem Partner erzählt, dass dann eine Ehe gut laufen würde? Vielmehr würde sie viel schneller zugrunde gehen, als ich begonnen hat, subhanallah. Denn es ist menschlich, dass man Geheimnisse hat. Und dies sollte man zu Beginn verstehen, dass diese Sache natürlich und menschlich ist. Zusätzlich zu dem sollte ein Muslim seine schlechten Taten, die er mal vielleicht in der Vergangenheit getan hat, oder eine Sünde, die er vielleicht noch tut und die er noch nicht schafft, davon loszukommen, vor jedem geheim halten, auch vor seinem Ehepartner. Denn das ist der Beweis, dass noch Glauben in deinem Herzen ist, dass er ein Gläubiger ist. Denn er weiß, das, was er tut, ist falsch und will, dass Allah ihm vergibt und dass Allah ihn bedeckt mit dieser Sache. So versucht er das zu verheimlichen. Ich kann lange auf dieses Thema eingehen und inshallah ta'ala werden wir längere Unterrichte dazu haben. Doch, subhanallah, selbst eine gute Tat sollst du verstecken. Ja, sogar diese gute Tat, die du für Allah subhanahu wa ta'ala allein tust, sollst du noch mehr verstecken als die schlechten Taten, als die Sünden, die du hast. Denn dies garantiert dir Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in den Taten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. In deine Ehrlichkeit, in deine Aufrichtigkeit darin. Wenn du eine gute Tat tust und keiner weiß darüber Bescheid außer Allah und dir, dann ist es garantiert, dass diese Tat mit Ikhlas nur für Allah gemacht wurde. Und das ist besser für dein Jenseits. Und manchmal bewahrt der Ehepartner ein Geheimnis, um seinen Geliebten zu schützen. Oder weil er unter Androhung steht. Und dies sollte der Ehepartner, wenn er aufrichtig in der Liebe zu ihr oder zu ihm ist, verstehen. Denn die Eheleute sind nun einmal dafür da, sich gegenseitig zu beschützen. Und wer das nicht verstanden hat, der hat das Prinzip der Ehe nicht verstanden. Denn diese ganzen Liebesfilme, sie zerstören Wallahi, sie zerstören unsere Gesellschaft. Meine lieben Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht so sehr von diesen Filmen beeinflussen lassen und vielmehr auf Koran und Sunna zurückkehren, auf die Wurzeln zurückkehren, auf das, was Wahrheit und richtig ist, zurückkehren, anstatt auf das, was Fiktion und Fantasie ist.